Das historische Museum der Jugendbewegung, das die unsterblichen Führungsverdienste der Staatsführer Koreas und die Jugendbewegung für alle Generationen überliefert, wird von den Angehörigen der Volksarmee, Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten, Schülern, Auslandskoreanern und Ausländern besucht. Allein im August dieses Jahres, in dem der 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung feierlich stattfand, besichtigten fast 25.000 Personen das Museum. Seit seiner Eröffnung wurde das Museum insgesamt von über 119.000 Personen aus mehr als 1.460 Organisationen besucht.